Mit wem habe ich die Ehre? Oberst Chabert. Oberst Chabert? Oberst Chabert. Gefallen bei Eylau. Sie belieben zu scherzen, mein Herr. Mein bitterster Ernst. Darf ich Ihnen meine Sache unter vier Augen vortragen? Bitte nehmen Sie Platz. Aber fassen Sie sich so kurz wie nur möglich. Tagsüber geize ich nicht mit meiner Zeit, aber während der Nacht ist mir jede Minute kostbar. Ich werde Sie nicht unterbrechen und Fragen nur an Sie richten, wenn ich dies für erforderlich erachte. Vielleicht ist es Ihnen nicht unbekannt, dass ich bei Preußisch Eylau ein Kavallerieregiment geführt habe. Murat hatte den Befehl zur Attacke gegeben. Ich hatte Glück. Mein Eingreifen entschied die Schlacht zugunsten Frankreichs. Zu meinem persönlichen Unglück jedoch bin ich bei Eylau gefallen. Wenigstens steht es so in den Histoire et Conquête. Aber Sie sehen ja, ich stehe vor Ihnen. Ich lebe. Und das kam so. Wir hatten kaum die Linien der Russen durchbrochen, als sie sich auch schon hinter uns schlossen und uns zwangen, in entgegengesetzter Richtung nochmals durchzubrechen. Die Reihen der Russen werden zerschmettert, wir wollen zum Kaiser zurückgaloppieren und da erst stoßen wir auf das Gros der feindlichen Reiterei. Ich stürze mich auf diese Eisenköpfe. Zwei russische Offiziere, wahre Enaks-Söhne, werfen sich auf mich. Der eine schmettert mir einen Säbelhieb auf den Kopf, so mächtig, dass er alles zu Splittern schlägt, bis auf eine seidene Mütze, die ich gerade unter dem Helm trug. Mein Schädel klafft in einer breiten Wunde auseinander. Ich stürze vom Pferd. Murat eilt mir zu Hilfe. Er sprengt über meinen Leib, er und seine Leute. 1500 Mann, mehr waren es nicht. Mein Tod wird dem Kaiser gemeldet. Er liebte seinen Oberst Chabert ein wenig, der gute Kaiser, und schickte zwei junge Chirurgen nach mir. Er mochte denken, dass ich vielleicht doch noch zu retten sei. Die zwei jungen Dachse aber nahmen sich nicht die Mühe, auch nur meinen Puls zu fühlen. Sie hatten ja selbst gesehen, wie ich von den Hufen zweier Regimenter überritten worden war. Das genügte für sie. Mein Tod wurde amtlich nach allen Regeln des Militärrechts festgestellt. Sie wissen, dass die Witwe des Obersten Chabert bald nach Eylau, ich glaube es war im Jahre 1808, den Grafen Ferrault geehelicht hat. Und dass ich die Gräfin Ferrault vertrete? Meine Frau, natürlich. Deshalb komme ich ja gerade zu Ihnen, Herr Derville. Darf ich nun fortfahren? Bitte. Was nun kam, war so furchtbar. Ich habe nicht alles bei vollem Bewusstsein erlebt. Vieles nur in einem Dämmerzustand, der eine Folge des eingetretenen Wundstarrkrampfs war. Man plünderte mich vom Kopf bis zum Fuß aus und warf mich in die Mannschaftsgrube. Als ich langsam zu mir kam, war ich in einer entsetzlichen Lage. Von dem grauenhaften Geruch kann ich Ihnen keinen Begriff geben. Ich will Sie auch mit Einzelheiten nicht aufhalten. Genug, es gelang mir, die Schicht von Menschenfleisch zu durchbrechen, die über mir war. Ich sehe den Tag. Einöde, Schnee, soweit das Auge reicht. Und jetzt erst spüre ich meine offene Wunde. Ich falle von neuem in Ohnmachten. Als ich dann wieder zu mir kam, schrie ich aus Leibeskräften, solange ich nur konnte. Die Sonne stieg höher, niemand kam. Die Kräfte fehlten mir, mich ganz aus der Erde herauszuarbeiten. Und endlich kommt eine Frau, vielleicht aus Neugier, ich weiß es nicht. Sie holt ihren Mann und die beiden befreien mich. Sie tragen mich in ihre Hütte. 6 Monate, dort war ich zwischen Leben und Tod. Ich sprach nicht oder redete irre. Man brachte mich ins Spital nach Heilsberg. Und dort war es. Eines Morgens wach ich auf und weiß, ich bin Oberst Chabert. Ich hab meinen Verstand wieder. Manchmal denke ich, es wäre besser gewesen, ich hätte für immer vergessen, wer ich bin. Hätte wieder Dienst in der Armee genommen unter irgendeinem anderen Namen. Vielleicht wäre ich jetzt Feldmarschall. Halt! Doch nein. Nein? Fahren Sie fort. Ich sagte es den anderen, ich bin Chabert, ich bin Oberst Chabert. Der Wärter, die Zimmergenossen, alle brechen ein tolles Gelächter aus. Sie müssen denken, Herr Derville, Sie müssen denken, nackt wie ein Kind aus dem Mutterleib war ich aus der Mannschaftsgrube ans Licht gekommen. Und nun sollte ich Oberst Chabert sein? Zum Glück interessierte sich der Arzt, Sparchmann hieß er, für meinen Fall und ließ feststellen, wann und wo mich die Frau gefunden, welche Wunden ich hatte und so fort. Er ließ den ganzen Sachverhalt durch Amtspersonen protokollieren und eine genaue Personalbeschreibung von mir aufnehmen. Alles korrekt nach den Vorschriften des preußischen Landesrechts. Besitzen Sie diese Unterlagen? Nein, das ist es ja gerade. Merkwürdig. Verzeihen Sie bitte, mein Herr, das ist nicht merkwürdig. Sie können sich vielleicht noch nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sein Brot erbetteln muss, um zu leben. Ich hatte nie die paar Franken, die nötig waren, um mir die Unterlagen zu beschaffen. Fahren Sie fort. Ich wurde in Heilsberg entlassen. Als Landstreicher zog ich durch Deutschland. Wenn ich meine merkwürdige Geschichte erzählte, hat man mir sie nicht geglaubt. Man hielt mich für einen Irren oder einen Betrüger. Es war immer dasselbe. Oft geriet ich in Wut darüber. Es war nicht gut, dass ich in Wut geriet. Nein, nein, ich weiß es. Auch heute ist es nicht gut. Eines Tages, es war in Stuttgart, setzte man mich hinter Schloss und Riegel, wie einen Tollhäusler. 2 Jahre dauerte das. Wie oft sagte der Wärter, oh, ein armer Irrer, er behauptet, Oberst Chabert zu sein. Und so ließ ich langsam davon abzusagen, wer ich bin. Denn ich wollte heim, nach Frankreich, nach Paris. Ach, Paris, Paris. Was für ein Traum. Endlich entließ man mich. Ich hatte aufgehört, von Oberst Chabert zu reden. Manchmal glaubte ich es selbst nicht mehr. So viel Demütigungen hatte mir dieser Name schon gebracht. Es dauerte wieder lang, denn auf den Straßen wurde ich krank. Es waren noch die Verletzungen, die mich immer wieder elend machten. Ohne einen Deut in der Tasche, keine Schuhe an den Füßen, so kam ich nach Paris. Ich vergaß es, als ich die Russen in Paris sah. Die Kosaken in Paris. Mein Palais war demoliert, verkauft. Häuserspekulanten hatten meinen Park, hässliche Neubauten errichtet. Mein Anwalt war tot. Wer war das? Gaudronneau. Von seinem Nachfolger erfahre ich, dass Oberst Chabert für tot erklärt, sein Vermögen liquidiert, seine Frau wieder verheiratet und Kinder habe. Was wollte ich? Eine Zwischenfrage. Hat Sie nie jemand erkannt, als Sie wieder auf französischem Boden waren? Keiner Ihrer alten Regimentskameraden, Ihrer Soldaten? Doch, Boutin, ein alter Wachtmeister meines Regiments. Es war in Straßburg. Ich erkenne ihn sofort wieder. Wir gehen zusammen in eine Schenke. Ich sage ihm, ich sei Chabert, sein alter Oberst. Sie hätten Boutin sehen sollen. Sein Mund geht auseinander wie ein Mörser, der krepiert. Entschuldigen Sie die Sprache des alten Soldaten. So musste er lachen. Glauben Sie mir, dieses Lachen hat wehgetan. Ich war also nicht wiederzuerkennen. Für meinen ergebensten, treuesten, dankbarsten Freund war ich ein Fremder. Bis zur Unkenntlichkeit war ich durch meine Verletzungen entstellt. Ich hatte ihm das Leben gerettet. Als ich ihn an Einzelheiten dieser Rettung erinnerte, Dinge, die nur ihm und mir bekannt waren, da gewinnt er langsam, ganz langsam Vertrauen zu mir. Wie sehen Sie aus, Oberst? Sagte einem das andere Mal. Ja, ja, das war alles sehr schlimm. Wir gingen eine Zeit lang zusammen, aber er war besser zu Fuß und wollte weiter mit seinen Bären. Ich gab ihm einen Brief für meine Frau mit. Schon in Heilsberg hatte ich ihr geschrieben. Ich schilderte ihr meine verzweifelte Lage und bat sie um Geld. Hat sie geantwortet? Nein. Boutin ist bei Waterloo gefallen. Ich habe es erst viel später erfahren. Ich habe ihr noch dreimal geschrieben, drei Briefe, alle handschriftlich. Sie hat nie geantwortet. Verstehen Sie das? Sie schweigt mich tot. Sie wird auch nicht antworten, wenn ich sie nicht dazu zwinge. Aber wie? Ich bin ja ein Bettler. Wie soll ich Klage erheben gegen meine Todeserklärung, gegen einen Heiratskontrakt, gegen Geburtsdokumente? Wie soll ich das? Ich bin zum zweiten Mal begraben, lebendig begraben. Unter Akten, unter Dokumenten, unter der ganzen Gesellschaft. Manchmal... Wollen Sie die Güte haben, fortzufahren? Wollen Sie die Güte haben? Oh, gibt es das noch, dass jemand ein höfliches Wort zu mir sagt? Ich habe heute im Spiel 300 Franken gewonnen. Die Hälfte dieser Summe stelle ich Ihnen zur Verfügung. Ah. Das ist nicht viel, aber es wird hinreichen, um die ersten Unkosten Ihres Prozesses zu decken. Ich werde zunächst die Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um Ihnen die Unterlagen und Akten zu beschaffen, von denen Sie vorhin sprachen. Ja, ja, ja. Bis die Protokolle hier sind, gebe ich Ihnen 5 Franken täglich. Sind Sie Oberst Chabert, so muss ich Sie um Nachsicht bitten. Ich bin leider nicht in der Lage, Ihnen einen größeren Betrag zur Verfügung zu stellen, da ich meine Praxis erst aufbauen muss. Sie wollten vorhin etwas fragen? Ich, ja, wo bin ich stehen geblieben? Gräfin Ferro. Ja. Sie kennen sie persönlich? Ja. Wie sieht sie aus? Oh, charmant. Noch immer. Ich habe sie auch gesehen. Es war bei Nacht. Stundenlang hatte ich unter der Einfahrt ihres Palais gewartet. Einmal musste sie doch von einem Ball oder von einem Theater zurückkommen. Seit jenem Augenblick weiß ich nicht mehr, hasse ich sie, liebe ich sie, verfluche ich sie, begehre ich sie. Alles verdankt sie mir. Vermögen, gesellschaftliche Stellung, alles. Sie weiß, dass ich lebe. Sie muss es wissen. Sie antwortet nicht. Gibt es das? Sie haben keine Familie, keine Angehörigen. Nein, ich bin ein Findelkind. Mein einziger Schutz und Schirm ist unser Vater im Himmel. Oh doch, doch. Ich hatte einen Vater, der Kaiser. Unsere Sonne ist erloschen. Wir frieren alle, wir alte Soldaten. Manchmal, ja, was soll nur werden? Ja, Ihre Sache ist nicht so einfach. Selbst wenn die Aktenstücke, die wir erwarten, einwandfrei sind, weiß ich nicht, ob wir sofort durchdringen. Wir müssen unter Umständen mit 3 Instanzen rechnen. Wir müssen mit ganz klarem Kopf an Ihre Sache herangehen. Ja, sie hat nicht ihresgleichen. Man wird vielleicht einen Vergleich anstreben müssen. Vergleich? Bin ich am Leben oder bin ich tot? Da gibt es doch nur ein Entweder-Oder. Ja, ja, dass Sie so denken würden, das dachte ich mir. Und doch muss ich Sie bitten, sich meinem Rat nicht zu verschließen. Ihre Sache ist meine Sache. Ach, ja. Sie ist in den Annalen der Justiz ohne Beispiel. Aber bis wir soweit sind, hier eine Zeile an meinen Notar Crottat. Ich möchte Ihnen nicht zumuten, deswegen mein Büro aufzusuchen. Ich strecke Ihnen diese Summe auch nur vor. Sind Sie Oberst Chabert, so haben Sie ein Vermögen wiederzugewinnen. Ja. Also kommen Sie morgen wieder. Geben Sie Bucard, meinem Bürovorsteher, die genauen Angaben über die in Frage kommenden Unterlagen. Nach dem Kaiser sind Sie der Mensch, dem ich am meisten verdanke. Sie sind ein Mann von Ehre. Bucard! Herr Derville? Bucard, eben habe ich eine ganz merkwürdige Geschichte gehört. So? Vielleicht kostet sie mich 25 Goldstücke. Immerhin. Auch wenn sie nicht wahr ist, habe ich wenigstens den genialsten Komödianten unserer Zeit erlebt. Immer noch keine Post aus Deutschland in der Sache Chabert, Derville? Nein, bis jetzt nicht. Nun, ich habe in den letzten 3 Monaten deinem alten Freund immerhin die runde Summe von 600 Franken ausbezahlt. Ich muss schon sagen, du lässt dich deinen Patriotismus und deine Menschenliebe etwas kosten. Na, also über 600 Franken wird sie nicht hinausgehen. Bucard? Herr Derville? Noch keine Post aus Deutschland? Doch, Herr Derville. Ein Brief aus Heilsberg von heute Morgen. Was, das sagen Sie erst jetzt? Dann geben Sie her, schnell. Aus Heilsberg, tatsächlich. In deutscher Sprache. Schade. Bucard, lassen Sie den Brief sofort durch Schumann übersetzen. Sehr wohl. Die Sache reizt dich? Die Sache und der Mensch. Tja, ein merkwürdiger Alter mit seinem Totenkopfgesicht. Wie aus dem Grab aufgestanden. Das ist doch kein Wunder, wenn... Weißt du, als er das letzte Mal seine 50 Franken in Empfang nahm, da verlor er seine Perücke. Sie blieb an seinem schmierigen Hut kleben. Weißt du, diese Wunde so quer über den Schädel, bah, ich musste wegsehen. Und ich musste mich zwingen, ihn nicht immer anzusehen. Als er das erste Mal vor mir stand, Oberst Chabert, gefallen bei Eylau. Da habe ich mir einen Ruck gegeben. Nüchtern bleiben, Derville, habe ich mir gesagt. Nüchtern. Ja, und als er dann die Perücke wieder aufsetzte, mit einer so demütigen, ich möchte fast sagen, idiotischen Gebärde, da kamen mir doch erhebliche Bedenken. Idiotisch, findest du? Ja. Ich hatte den Eindruck damals nicht. Er sprach knapp und klar, ohne jede Lücke in der Darstellung. Die Sache hat aber eine Lücke, Derville. Hier die Übersetzung, Derville. Danke. Ah, die Sache wird ernst, Crottat. Tatsächlich? Der Heilsberger Notar schreibt mir, die Angaben, die er gemacht hat, stimmen. Er? Ja, du sagst nicht Chabert? Ich glaube, ich kann jetzt Chabert sagen. Ich weiß sehr wohl, worauf du hinaus willst. Du sagst, und nicht mit Unrecht, bis jetzt ist nur erwiesen, dass der Alte, der sich Oberst Chabert nennt, aus der Totengrube zu Eylau aufgestiegen ist. Mehr nicht. Ja. Ob er aber Chabert, Oberst Chabert ist, das weißt du nicht. Ich tue den Schritt, zwar mit einem letzten inneren Vorbehalt, den ein Anwalt in einer solchen Sache, und was ist das für eine Sache, immer machen muss. Die letzten Zweifel, das gebe ich dir zu, wird uns wohl erst die Gräfin Ferro lösen können. Ja, wenn sie wollte. Aber sie denkt ja nicht daran. Ich kenne sie, diese schaumgeborene Venus mit dem Stein in der Brust. Kurz und knapp. Ja, und leider nur allzu wahr. Was den Stein anbetrifft. Ja, übrigens zu Punkt 1. Solltest du etwa selbst im Schlepptau dieser anbetungswürdigen Göttin... Weißt du, so oft du von einer Venus erzählst? Sag mal, bist du etwa verliebt? Aber Crottat. In eine Klientin? Nie. Eben. In Paris hat's doch wirklich charmante Frauen genug. Aber wenige oder vielleicht keine, wie die Gräfin Ferro. Du übertreibst wie ein Anwalt beim Plädoyer. Nein, wirklich, Grotta. Ich habe kein Wort zu viel gesagt. Schlank und geschmeidig wie eine Katze. Diese Figur, dieser Teint und den Schmelz der blendenden Zähne übertrifft vielleicht nur der Schmelz der bezaubernden Stimme. Hätte sie so viel Güte wie Liebheit, sie wäre ein Engel. Oh, der Wiel, hör auf mit diesem Sirenengesang. Ja. Du, übrigens, wenn du mein Freund bist, könntest du mich bei der Gräfin als Notar empfehlen. Auch ich habe ein Faible für Schmelz. Also ja. Schluss, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Dass ich es nicht vergesse. Du warst doch, ehe du dich selbstständig machtest, als Angestellter bei dem alten Gauner Roguin. Ja. Notar Roguin hatte die Liquidation der Erbmasse Chabert. Hattest du Einblick? Sogar kopiert und genau studiert. Ich kann dir dienen. Mit einer genauen Aufstellung? Kann ich. Und in kurzen Zügen? Ja. Also, vor seiner Heirat, da hatte Graf Chabert ein Testament gemacht. Zugunsten der Waisenhäuser von Paris. Notabene ein Viertel seines Vermögens, das im Augenblick seines Ablebens vorhanden sein würde. Der Staat erbte zu einem anderen Viertel. Bei der Liquidation schenkte das Ungeheuer, das damals Frankreich regierte... Grotta, du kannst es nicht lassen. Also schenkte dieses Ungeheuer der Witwe des obersten Chabert durch ein Dekret den Anteil des Staates. Das nennst du in kurzen Zügen? Ja. Ich will jetzt keine Details. Sag mir in zwei Worten, wie viel beträgt das in Frage kommende Vermögen? Soweit ich die Gräfin kenne, hat sie bereits den Rahmen abgeschöpft. Stimmt, haargenau. Rund 30.000 Franken kämen für den Grafen noch in Frage. Ein Pappenstiel. Ich sehe schon, das gibt eine schwierige Partie, diesem hübschen Ungeheuer die Beute aus dem Rachen zu reißen. Na, die Anwälte haben auch ganz hübsch geschluckt. Ja, na, umsonst ist er tot. Also in dem Fall war er es nicht. Übrigens, lebt Chabert. Tja, ich sehe schon, ich muss Zug um Zug vorgehen. Ja, um die verteufelt hübsche Königin matt zu setzen. Hier sträubt sich das harte Schachspiel. Hat man je sowas gehört? Eine Königin matt setzen? Na, also meinetwegen, Schach der Königin. Ja. Bukar? Herr Derville? Die Adresse von Oberst Chabert. Sofort. Bitte, Herr Derville. Hier steht sie. Auf der Rückseite der Quittung vom letzten Monatsgeld Danke. Des Obersten. Faubourg Saint-Marceau, Rue de Petit Banquier, bei Vergniaud. Viehzüchter. Also auf Wiedersehen, Grotta. Auf Wiedersehen, der Vergiss die Aufstellung nicht. Nein, ich fahre jetzt zum Obersten Chabert. Rue de Petit Banquier. Mein Gott, was für eine armselige Gegend. Jo, Viehzüchter, hier muss es sein. Wohnt hier Herr Chabert? Chabert! Herr Derville, aber warum haben Sie mir denn nicht geschrieben? Na, ich wollte Sie kurz persönlich sprechen. Da also hausen Sie, Herr Oberst Chabert? Geben Sie acht, Sie treten eine Pfütze. Bitte gehen Sie hier den Kuhstall entlang. Aber setzen wir uns doch auf die Bank hier vor dem Hause. Ach, recht armselig wohnen Sie hier, Herr Oberst. Nun ja, ein Dach über dem Kopf und anständige Menschen. Während Juh hat unter mir gedrient, als ich noch Leutnant war. Er ist auch Ägypter. Wie bitte? Ach so, ja. Wir haben den ägyptischen Feldzug mitten gemacht. Ach so. Und den letzten Tropfen Wasser geteilt. Aha. Damals. Er hat mich hier aufgenommen und ich lehre seine Kinder lesen, schreiben und die 50 Franken wandern jeweils zu Vergniaud. Womöglich will er noch ein Geschäft gründen. Woher wissen Sie das? Ja, aber so seid ihr nun einmal, ihr alten Soldaten. Ich hoffe nur, dass Sie sich Ihre Noblesse bald werden leisten können. Die Dokumente aus Heilsberg sind heute gekommen. Oh! Ja, aber Ihre Sache liegt verwickelter, als Sie vielleicht glauben. Stört Sie der Rauch meiner Pfeife, Herr Derville? Herr Oberst. Oder vielleicht das Federvieh? In der Symphonie der Welt stört einen Anwalt alles oder nichts. Ja, Chabert, Ihre Sache liegt wirklich sehr verwickelt. Sie ist die einfachste von der Welt. Man hat angenommen, ich sei tot und ich lebe. Ich bin da. Man gebe mir meine Frau wieder und mein Geld. Ja, so einfach regeln sich die Dinge in der Welt des Rechtes leider nicht. Also hören Sie gut zu. Der Tod des Obersten Chabert ist nach den Regeln des Militärrechts festgestellt. Sie sagen, hier sind die Dokumente, Oberst Chabert lebt und ich bin Oberst Chabert. Man wird auf der Gegenseite zunächst die Echtheit der Dokumente bestreiten. Man verlangt Lokalaugenscheintermin in Preußisch-Eylau. Aber nehmen wir selbst den günstigsten Fall. Man anerkennt die Echtheit ihrer Papiere. Sie beweisen nur, dass sie auf wunderbare Weise aus der Totengrube zu Eylau aufgestiegen sind. Wer sagt, dass sie Oberst Chabert sind? Ihre Frau wird das bestreiten. Nun, der Einwand lässt sich schlagen. Wir lassen Verniaud vernehmen. Er wird Ihnen mit Freuden attestieren, dass er unter Ihnen dem Leutnant Chabert gedient hat. Oder? Ja. Aber das sind doch alles nur Vorfragen. Bis sie geklärt sind, vergeht Zeit. Unter Umständen müssen wir durch drei Instanzen. Vor allem aber, man verlangt Vorschüsse von ihnen. Sie müssen leben. Verzeihen Sie meine Offenheit. Ich habe nicht so viel Geld, als Sie brauchen für diesen Zweck. Ich stöhne unter einer großen Zinsenlast. Ich kann Ihnen also das Geld nicht geben, Chabert. Aber gehen wir einmal davon aus, diese Vorfragen seien alle zu Ihren Gunsten ausgefallen. Man unterstellt, Sie sind Oberst Chabert. Ja. Ihre Frau hat, wie sie behaupten wird, in gutem Glauben eine neue Ehe eingegangen. Aus dieser Ehe sind Kinder hervorgegangen. Wird das Gericht nicht unter Umständen finden, auf Seiten dieser neuen Ehe seien die stärkeren Bindungen? Es ist ein Grenzfall. Man wird auf der Gegenseite Beziehungen spielen lassen. Das ist umso leichter möglich, weil es eben ein Grenzfall ist. Und nun noch eine Frage, die außerhalb des Rechtes liegt. Wollen Sie wirklich eine Frau, die Sie nicht mehr liebt? Liebt sie mich nicht mehr? Ich kann mir Ihr Verhalten nicht anders deuten. Ich auch nicht. Wie steht es mit meinem Vermögen? Rechnen Sie mit einem großen Vermögen. Ich hatte früher 30.000 Franken Rente. Ebenso viel werden Sie an Kapital verlangen können. Was? 30.000 Franken Kapital? Ja, es ist nun einmal so. Ihre Frau hat sich weitgehend gesichert. Ich werde es Ihnen haargenau belegen, wie ich zu dieser Summe komme. Und das nennt man also Gerechtigkeit. Herr Oberst, hören Sie mich einmal ruhig an. Finden Sie nicht auch, so wie die Dinge liegen, wäre ein Vergleich für beide Teile das Beste? Sie können im Vergleichswege einen Betrag erreichen, auf den Sie gesetzlich in dieser Höhe einen Anspruch nicht haben. Ich soll also meine Frau verkaufen? Das ist doch nichts anderes. Darauf läuft doch Ihr Vorschlag hinaus. Nein, Sie sehen es falsch. Wenn Ihre Vermögensverhältnisse günstig geregelt sind, sollen Sie da nicht eine Frau finden, die besser zu Ihnen passt und der Sie vor allem mehr bedeuten als Gräfin Ferraud? Ich habe vor, noch heute zu ihr zu gehen, um das Terrain zu sondieren. Aber bevor ich diesen Schritt tue, wollte ich Sie verständigen. Wir wollen beide zu ihr. Nein, also so wie Sie gehen und stehen. Nein, mein liebster Oberst. Keine Attacke reiten, wenn es noch nicht Zeit ist. Man muss sehr sorgfältig zu Werke gehen. Und bei ihr ganz besonders. Ich muss den Prozessfall im Auge behalten. Selbst wenn Sie sich zu einem Vergleich entschließen sollten, was ich hier für das Beste hielte. Wissen Sie... Kann ich den Prozess gewinnen? Aber ich sagte Ihnen ja, dass es nicht allein um Rechtsfragen geht. Das Geld, das leidige Geld. Prozesse führen heißt Anwälte bezahlen, Erkenntnisse anfordern, Gerichtsvollzieher in Bewegung setzen. Die Summe, die es kosten würde, haben Sie nicht. Und ich leider auch nicht. So will ich denn zur Vendôme-Säule hintreten und dort rufen, ich bin es, bin Oberst Chabert, der das Karree der Russen bei Eylau gesprengt hat. Die Gestalt aus Erz, der Kaiser, er wird mich wiedererkennen. Und ohne Zweifel wird man Sie dann ins Narrenhaus sperren. Tun Sie, was Sie wollen. Nein, so nicht. Das wäre kein Vertrauen. Sagen Sie doch selbst, erträgt das ein Mensch auf seinen Namen, seinen Stand verzichten? Herr Oberst, Sie haben mich missverstanden. Das sollen Sie ja gar nicht. Ihre Todeserklärung soll in diesem Vergleich für ungültig erklärt werden, damit Sie zu Ihrem Recht kommen. Dank dem Einfluss des Grafen Ferro hoffe ich, eine Pension für Sie zu erreichen. Na, nur Mut, Chabert. Ich vertraue Ihnen, Derville. Ich danke Ihnen, Herr Oberst. Also, Sie werden von mir hören. Auf Wiedersehen, Herr. Ja, wie? Und jetzt zur Gräfin Ferro. Vielleicht ist die Partie mit einem Zug zu gewinnen. Man müsste die Gräfin durch Schreck überrumpeln. Und wovor erschrecken Frauen? Frauen erschrecken nur, wenn... Meine gnädigste Gräfin, ich habe eine ernste Angelegenheit mit Ihnen zu besprechen. Oh, das ist aber schlimm. Der Graf ist nicht hier. Das ist ausgezeichnet. Schlimm wäre es, wenn er unserer Unterredung beiwohnte. Durch Delbecq glaube ich übrigens zu wissen, dass Sie Ihre Angelegenheiten selbst in Ordnung zu bringen belieben, ohne den Herrn Grafen damit zu behelligen. Lassen wir also Delbecq kommen. Delbecq, nein. Er würde uns hier trotz seiner Klugheit wenig nützen. Verzeihung, Gräfin, Sie können nicht wissen, worum es sich hier handelt. Aber ein Wort wird genügen, Sie ernster zu stimmen. Graf Chabert ist am Leben. Oh, und mit solch tollen Scherzen wollen Sie mich zum Ernst zwingen? Aber lieber Derville. Meine verehrte Gräfin, Sie übersehen vielleicht nicht ganz die Größe der Gefahr. Ich will gar nicht sprechen von der absolut verbürgten Echtheit der Protokolle. Auch nicht von der Zuverlässigkeit und Unanfechtbarkeit der Belege, die einwandfrei die Existenz des Grafen Chabert beweisen. Aber Derville. Ich bin nicht der Mann, mich mit einer schlechten Sache zu befassen, das wissen Sie ganz genau. Wenn Sie sich der Ungültigmachung der Todeserklärung widersetzen, haben Sie bereits den ersten Prozess verloren. Ist aber diese Frage zu Ihren Ungunsten entschieden, so werden es auch alle anderen sein. Aus welchem Grunde wollen Sie mich also sprechen? Wovon wollen wir uns unterhalten? Weder vom Obersten noch von Ihnen. Auch nicht von den Schriftsätzen, die ein geistreicher Anwalt mit all den merkwürdigen Einzelheiten dieses Falles ausschmücken könnte. Wozu auch die Briefe gehören, die Sie von Ihrem ersten Mann erhielten, ehe Sie die Ehe mit dem Grafen Ferro eingingen. Ich habe nie Briefe vom Obersten Chabert erhalten. Wenn sich jemand für ihn ausgibt, so kann es nur ein Intrigant oder ein entsprungener Verbrecher sein. Mich schaudert bei den bloßen Gedanken. Kann denn Oberst Chabert von den Toten auferstehen? Bonaparte hat mir durch seinen Adjutanten sein Beileid aussprechen lassen. Und ich beziehe bis zum heutigen Tage eine Pension von 3000 Franken, die mir als der Witwe des Obersten Chabert von der Kammer zugesprochen sind. Recht habe ich, tausendmal recht, alle Chaberts zurückzuweisen, die sich an mich hereingemacht haben. Und ich werde auch alle zurückweisen, die noch kommen sollten. Zum Glück sind wir allein, gnädige Frau. Wir können also ungeniert lügen. Der Empfangsschein des ersten Briefes liegt noch vor. Und dieser Brief enthielt Wertpapiere. Nein, nein, nein, Wertpapiere enthielt er nicht. Ach, Sie haben also doch diesen Brief erhalten. Ja, sehen Sie, Gräfin, Sie haben sich also schon in der ersten Schlinge gefangen, die Ihnen ein Anwalt gelegt hat. Und Sie glauben noch, mit der Justiz spielen zu können? Nun, Da Sie der Anwalt des angeblichen Oberst Chabert sind, so machen Sie mir doch das Vergnügen. Meine Gnädigste, ich bin in diesem Augenblick Ihr Anwalt ebenso gut wie der des Obersten Chabert. Glauben Sie, ich wollte eine so wertvolle Klientin wie Sie verlieren? Also bitte, sprechen Sie. Ihr Vermögen stammt von dem Obersten Chabert. Trotzdem haben Sie ihn zurückgestoßen. Ihr Vermögen ist immens. Sie lassen ihn betteln. Ja, Tatsachen reden noch besser als Anwälte. Und hier liegen Tatsachen vor, die die öffentliche Meinung doch sehr gegen Sie beeinflussen könnten. Nun, angenommen, Ihr Oberst Chabert sei am Leben. Die Behörden werden eine zweite Ehe aufrechterhalten, denn es sind Kinder da. Gut, gut, es sind Kinder da. Ich gebe Ihnen zu, dass das Gericht diesen Gesichtspunkt beachten wird. Aber auf der anderen Seite steht das Unrecht an einem Mann, das zum Himmel schreit. Er ist vorzeitig gealtert. Durch Sie, durch Ihr Nein, können die Richter das Recht auf den Kopf stellen? Ihre erste Ehe ist voll und ganz legal. Sie hat außerdem die Priorität. Sie wussten, dass Graf Chabert lebt, ehe Sie die neue Ehe eingingen. Ja, wir sprachen schon davon. Vor allem aber eines, das mehr Sie selbst als das Gericht angeht. Sie haben, verzeihen Sie, verehrte Gräfin, ich muss es Ihnen sagen, sich in dieser Sache von einer so wenig liebenswerten Seite gezeigt, dass Ihnen ein Gegner dort erwachsen könnte, wo Sie ihn am wenigsten vermuten. Ein neuer Gegner? Und wer, wenn ich fragen darf? Graf Ferro selbst. Er hat für mich zu viel Liebe und zu viel Achtung für die Mutter seiner Kinder. Ach, bleiben Sie auf dem Boden der Tatsachen, Gräfin. Ich will gerne glauben, dass Graf Ferro Sie anbetet. Jetzt noch. Könnte aber nicht jemand kommen und ihm sagen, Ihre Frau ist in der öffentlichen Meinung eine Verbrecherin. Ihre Ehe kann gelöst werden. Er wird mich verteidigen. Nein, das wird er nicht. Und aus welchem Grunde sollte er mich preisgeben? Um die einzige Tochter eines Pair de France zu heiraten. Denn dann könnte er durch eine königliche Ordonnanz selbst Pair werden. Ihr Gatte hat Ehrgeiz, das wissen Sie ganz genau. Graf Ferro hätte mit umso weniger Gewissensbissen zu kämpfen, als auf der anderen Seite ein Mann steht, der die Schlacht bei Eylau entschieden hat, der das Großkreuz der Ehrenlegion besitzt und so weiter. Und wenn dieser Mann seine Frau zurückverlangt... Genug, genug, genug. Sie sind und bleiben mein Anwalt. Was tun? Vergleichen. Liebt er mich denn noch? Sie fragen, Gräfin. Der Spiegel gibt Ihnen Antwort. Sie scherzen, mein lieber Derville. Hören Sie, es liegt mir sehr viel daran, diese leidige Geschichte so bald als möglich aus der Welt zu schaffen. Wenn es so weitergeht, dann könnte mir der Spiegel eines Tages eine sehr unerwünschte Antwort geben. Ich schlafe keine Nacht mehr. Es ist der Wunsch beider Parteien, ins Reine zu kommen. Heute haben wir Montag. Würden Sie es möglich machen, sagen wir, gnädige Gräfin, Donnerstag? Donnerstag 5 Uhr? Meiner Kanzlei Ihre Anwesenheit zu schenken? Donnerstag, 5 Uhr. Gut. Gut, es bleibt dabei. Ich werde kommen. Ich bin Ihnen aufrichtig dankbar. Ich werde den Grafen Chabert ins Bild setzen. Bis dahin, auf Wiedersehen, gnädigste Gräfin. Auf Wiedersehen, mein lieber Derville. Die Toten aus ihren Gräbern auf. Ich wollte, du... Derville lässt bitten. Frau Gräfin Ferro. Ich lasse bitten. Ah, Frau Gräfin. Sehr schön. Sie sind pünktlich, ich hätte beinahe gesagt, wie ein Soldat. Mein lieber Derville, ich bin heute zu allem anderen als zu Scherzen aufgelegt. Verzeihen Sie, Frau Gräfin, Sie sehen, auch ein Anwalt hat seine schwachen Momente. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Und nun zur Sache. Ich habe den Vergleich in Reinschrift vorliegen. Graf Chabert befindet sich im Nebenzimmer. Wenn es Ihnen angenehm ist, gehe ich von einem zum anderen. Oh, als Postillon d'amour. Sollten Differenzen auftreten, so lassen Sie sich auf diese Weise am besten beheben. Sehr aufmerksam. Bitte. Also ich lese vor. Zwischen dem Endesgefertigten Chabert, Graf, Feldmarschall und Großritter der Ehrenlegion, wohnhaft in Paris, Rue du Petit Banquier einerseits, und Frau Rose Chapotel, Ehefrau des oben genannten Grafen, geborenen... Kommen wir doch bitte zur Sache, Derville, ja? Aber die Personenfrage ist hier die Sache. Zum wesentlichen Teil. Doch ich will Sie vielleicht zuerst mit dem Inhalt des vorgesehenen Vergleichs in groben Zügen bekannt machen. Also Punkt 1. Sie anerkennen die Identität des in der Beilage dieses Akts genauestens beschriebenen Individuums mit dem Grafen Chabert, Ihrem ersten Ehemann. Punkt 2. Ihr erster Gatte, Graf Chabert, willigt in die Scheidung seiner mit Ihnen geschlossenen Ehe. Diese Einwilligung erfolgt Zug um Zug mit der Ungültigmachung seiner Todeserklärung. Ich will keinen Prozess. Sie kennen die Gründe. Punkt 3. Sie verpflichten sich, unter dem Namen Graf Chabert eine lebenslängliche Rente, hypothekarisch gesichert auf Ihrem Grundbesitz, zu stiften, in Höhe von jährlich 50.000 Franken Rente. Viel zu hoch. Ja, wollen Sie sich auf eine niedrigere Summe vergleichen? Vielleicht. Was wollen Sie also? Ich will, dass er tot bleibt. Das meinen Sie doch. Wenn es 50.000 Franken Rente kosten soll, wollen wir lieber prozessieren. Ja, das werden wir. Ich habe Ihnen fast 1 Million gegeben. Und jetzt schachern Sie um mein Unglück. Aber jetzt will ich Sie und Ihr Vermögen. Wir sind noch nicht geschieden. Aber dieser Herr ist doch nicht Oberst Chabert. Nein! Wollen Sie Beweise? Ich habe Sie im Palais Royal aufgegabelt. Sie waren damals... Herr Chabert, verzeihen Sie, ich bin nicht gekommen, mir solche Scheußlichkeiten anzuhören. Aber gnädigste Gräfin! Spurlos verschwunden. Also haben Sie mir doch eine Attacke geritten, Oberst. Und was für eine? Das war nicht klug, Sie an Ihre Vergangenheit zu erinnern. Damals nahm man sich eine Frau, wo man sie fand. Ich hätte besser wählen sollen. Es ist meine Schuld. Was soll mir das schöne Gesicht? Sie hat kein Herz. Über eines habe ich allerdings keinen Zweifel mehr. Dass Sie Oberst Chabert sind. Ich sah es ihr ganz deutlich an, dass sie sie wiedererkannte. Ja, wirklich? Sie meinen wirklich, dass sie mich erkannt hat? Was sind Sie doch für ein großes Kind. Aber ich werde schon Mühe haben, Ihre Tollpatschigkeit wieder gut zu machen. Nur eines. Hüten Sie sich vor der Gräfin. Also, wir sehen uns wieder. Oh, Chabert. Adieu. Adieu, Derville. Kommen Sie, mein Herr. Sie noch hier im Vestibül? Was tun Sie hier, Gräfin? Ich warte auf Sie, Chabert. Chabert? Bin ich Chabert für Sie? Sie hat mich erkannt? Wirklich erkannt, so wie ich aussehe? Niemand hatte mich erkannt. Darf ich das wirklich glauben? Natürlich. Ich würde sie immer wieder erkennen, wenn man einmal... Doch hier nichts davon. Es war eine Komödie vorhin, mich ekelt davor noch jetzt. Sie haben viel gelitten, Sie Ärmster. Kommen Sie, wir müssen uns sprechen, aber nicht hier. Nicht aber hier. Kommen Sie in meinen Wagen. Steigen Sie ein, schnell. Man darf uns hier nicht sehen. Ja, aber... Nein, nicht aber... Ich weiß, woran Sie denken. Ich hatte Ihnen geschrieben, Rosine. Ich habe den Brief bekommen, ich leugne es nicht. Den ersten Brief, den von Heilsberg. Woher er kam, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er geöffnet, zerrissen, beschmutzt war und die Schrift war fast unleserlich. Was sollte ich denken? Ihr Tod war mir nach der Schlacht bei Eiler sofort gemeldet worden. Bonaparte selbst hatte mir durch seinen Adjutanten die furchtbare Nachricht überbringen lassen. Nun 13 Monate später dieser Brief. Was sollte ich denken? Musste ich den Briefschreiber nicht für einen Betrüger halten? Sagen Sie selbst, musste ich nicht. Kurze Zeit, ehe dieser Brief kam, hatte ich mich neu gebunden. Die Zustimmung Napoleons stand schon unter meinem Heiratskontrakt. Später, ja, später, es kamen Kinder. Meine Ehe mit dem Grafen Ferro war glücklich. Verzeihen Sie, wenn ich das sage. In der Ehe mit Ihnen hatte ich keine Kinder. Vielleicht würde ich mich da nie mehr neu gebunden haben. Verstehen Sie das alles? Ich verlange viel von Ihnen, ich weiß es. Ich begreife. Ich hatte nur an mich gedacht, nicht an Sie, an Ihre Lage. Verzeihen Sie, ich habe mich vorhin sehr ungeschickt benommen. Ein rechter Tölpel. Klagen Sie sich nicht an. Es wäre Unrecht. Wir müssen die Dinge zusammen bereden. Wir allein, ohne Dritten. Und dieser Derville, ja, ein tüchtiger, feiner Kerl, aber doch nur ein Fremder, wenn es sich um unsere Angelegenheiten handelt. Wir werden sie in Ordnung bringen. Wir zusammen. Wir beide. Wo fahren wir hin? Auf mein Landgut. Nach Crossley. Tränen, Rosine, Sie weinen? Sie überraschten mich. Sie sollten diese Tränen nicht sehen. Sind Sie nicht auch traurig? Wir sind es beide. Diese Situation ohne Ausweg. Es wird wohl nur den einen geben. Und wo liegt er? Wir wollen später darüber sprechen. Darf ich Ihre Kinder sehen? Es müssen entzückende Kinder sein. Ich sah sie heute Morgen von Ferne. Ich hatte es bisher vermieden, um Ihnen nicht wehe zu tun. Und darf ich ganz offen sein? Es könnten Schwierigkeiten daraus entstehen. Die Kinder erzählen Fragen, wie es eben Kinderart ist. Die süßen Kleinen. Und mein Mann ist in Geschäften in Paris. Er wird wiederkommen. Niemand weiß, wer Sie sind. Niemand darf es wissen, vorläufig jedenfalls. Die Toten dürfen nicht wiederkommen. Ach, die Toten, dieses schreckliche Wort. Sie dürfen es nie mehr sagen. Ich kann es nicht hören. Ist es so schrecklich, dieses Wort? Oder fürchten Sie die Toten? Gott, Chabert, Sie leben doch, Sie leben. Gott sei Dank, dass er Sie gerettet hat. Dieser Schmerz damals, Sie können es sich nicht vorstellen. Ich war untröstlich. Der Adjutant des Kaisers verließ mich in Tränen aufgelöst. Nur eines hielt mich am Leben. Der Stolz, dass Sie, Frankreich, eine so ruhmreiche Schlacht geschlagen und das Bewusstsein, die Witwe eines so über alle Maßen verdienstvollen Mannes zu sein. Ich war sehr stolz auf Sie, denn ich liebte Sie sehr. Glauben Sie mir, noch heute würde ich mit Ihnen bis an das Ende der Welt fliehen, wenn meine Kinder nicht wären. Sie sehen, Rosine, wegen der Kinder werde ich zu den Toten zurückkehren. Es gibt keine andere Lösung. Sie sind glücklich hier. Sie müssen es bleiben. Wie soll ich das verstehen? Sie wollen sich ein Leid antun? Nein, nein und tausendmal nein. Nein, das ertrüge ich nicht. Das würde ich nie verwinden, niemals. Das ist doch kein Ausweg. Tun Sie das diesem Herzen nicht an, das schon so viel gelitten hat. Eher töten Sie mich. Man kann auch anders sterben. Wie soll ich das verstehen? Ich werde auf Chabert verzichten. Begreife ich recht? Sie wollen auf Ihren Namen verzichten? Dieser Name, den Sie berühmt gemacht haben? Dieser Name, der in den ruhmreichen Annalen der Geschichte Frankreichs mit goldenen Lettern eingetragen steht? Das würden Sie doch niemals ertragen. Sie, ein Soldat! Nein, nein, das hieße nicht einmal, das hieße Tag für Tag sterben. Und meinetwegen wollen Sie das tun. Rosine ist ein solches Opfer nicht wert. Wir wollen nicht danach fragen. Gehorchen Sie mir, Ihrem Freund. Letzter Befehl des Obersten Chabert. Welchen Aufruhr der Gefühle wecken Sie in dieser Brust? Lange Komödie und immer die Angst, er könnte doch alles merken. Der Graf wird bald aus Paris zurück sein, oh Gott. Tja, ich muss Ihnen eine Enttäuschung bereiten. Wir waren heute Morgen beim Notar. Und? Hat er endlich unterschrieben? Nein, er hat nicht unterschrieben. Nicht? Warum? Das war ein unglaubliches Pech. Dieser dumme Gottschall hatte das Protokoll aber auch so abgefasst, dass er es eigentlich nicht unterschreiben konnte, ohne als Fälscher und Betrüger dazustehen. Wollte eingreifen, vermitteln, richtigstellen? Half ja nichts. Er rannte davon, dieser alte Klepper. Und wo ist er? Weiß ich nicht. Wir müssen ihn ins Narrenhaus sperren. Still, Gräfin, nicht. Ich glaube, ich habe Schritte gehört. Vorhin? Nein, nein. Es war nichts. Nerven, Delbecq? Was soll ich sagen? Alles steht auf dem Spiel, meine Ehe. Wenn er wieder auftaucht, bin ich unmöglich. Nein, nein, wir lassen ihn nicht aus jetzt, wo wir ihn einmal haben. Wo er nur sein mag. Ja, er war so plötzlich verschwunden. Au! Ach so! Schreibe ich dir in die Ohren, dass die alten Klepper noch ausschlagen können. Delbecq, Sie bleiben! Sie gehen! Ich habe mit der Gräfin allein zu sprechen. Chabert, welches Missverständnis! Gräfin, ich habe alles gehört. Ich danke dem Zufall, der mir ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Ich verachte sie. Sie können nun ganz ruhig leben. Auf mein Wort und meine Ehre bauen, das ist sicherer als das ganze Gekritzel aller Notare in Paris. Oh, Chabert. Genug. Mich ekelt diese neue Welt. Ja, ja, mein lieber Crottat. Ich habe mir das reiflich überlegt. Schließlich wird man ja auch langsam älter. Mit einem Wort, ich habe es satt. Du meinst, du hast genug, Frau? Na nun, dreh mir doch nicht immer das Wort im Mund herum. Seit 25 Jahren machst du das so. Und bleibst du in Paris? Nein, ich gebe die Praxis auf und ziehe mit meiner Frau aufs Land. Ach, was für Dinge habe ich in meinem Beruf als Anwalt gesehen und miterlebt. Ich sah einen Vater in einer elenden Baracke zugrunde gehen, ohne ein Stück Brot, verlassen von seinen Töchtern, denen er 40.000 Franken Rente geschenkt hatte. Ich sah Testamente verbrannt, ich sah Mütter ihre eigenen Kinder berauben, Gatten ihre Frauen bestehlen. Ach, ich kann gar nicht sagen, was ich alles sah, denn es gibt Verbrechen, gegen die jedes Gesetz ohnmächtig ist. Ja, Derville, ich kann dich verstehen. So ungern ich dich verliere, zieh aufs Land, begieße deinen Garten und schneide Rosen. Vielleicht ist es gar nicht gut, wenn man den Menschen so kennenlernt wie wir in unserem Beruf. Übrigens, kannst du dich an den Fall Chabert erinnern? Es ist jetzt bald 20 Jahre her. Den Fall Chabert. Na, wie kannst du fragen, Crottat? Ah, da ist ein Stachel zurückgeblieben. Kannst du dir vorstellen, Crottat, dass ich heute noch nach vollen 20 Jahren nicht ohne Bitterkeit daran denke? Ja, man begräbt viel Recht unter den Akten in einer langen Praxis. Welcher Anwalt muss das nicht? Aber dieses Schicksal... Sie brachte doch den Obersten damals in ein Altersasyl. Wenn du willst, ja. Ging alles ganz von selbst. Sie brauchte keinen Finger zu rühren, nachdem sie ihm diesen letzten Stoß versetzt hatte. Man braucht nicht gerne große Worte, wenn man älter wird. Aber ich glaube, sie hat sein Herz getroffen und damit seinen Willen. Nur so kann ich es mir deuten. Ich habe ihn später nur einmal flüchtig wiedergesehen. Damals, es war im Gerichtssaal, ganz zufällig. Er hatte gebettelt und sollte ins Depot Saint-Denis kommen. Du weißt, was das heißt, Crottat, Saint-Denis. Wer einmal dort ist, der kommt nicht mehr hoch, auch wenn er es wollte. Aber er wollte gar nicht mehr und daran trug sie Schuld. Er murmelte etwas von Crossley, dorthin musste sie ihn nach der Verhandlung bei mir gelockt haben. Ach Gott, er war ja so ein großes Kind. Und was doch dann geschah, ich weiß es nicht. Weiß man überhaupt, was in einem Menschen vor sich geht? Wovon seine letzten Entschlüsse abhängen? Und bei ihm, der das alles erlebt hatte? Tja, vielleicht ist ihm wohler jetzt als uns. Ja, mag sein. Aber ich glaube es nicht. Nein. So einfach darf man die Dinge nicht sehen. Er hat lichte Augenblicke. Und die müssen noch sehr dunkel sein. Meinst du? Ja, neulich sagte er etwas, was mich doch sehr nachdenklich gestimmt hat. Es wäre besser, sich in seinen Gefühlen Luxus zu erlauben, als in seinen Kleidern. Er fürchte keines Menschen Tadel mehr. Ja, das ist allerdings merkwürdig. Ja, und verrät so viel Abstand von seiner Umgebung und Crotta von unserer Zeit, die sich diesen Luxus wirklich nicht mehr leistet. Es ist eine neue Welt, in die er geraten ist. Die Welt des Geldes, in der er ohnmächtig war, mit seinen Begriffen von Ehre und Anstand. Ja, das mag es auch gewesen sein. Wenn man denkt, Crotta, in einem Findelhause aufgewachsen und in einem Altersasyl begraben. Und dazwischen eine Welt von Ruhm und Glanz. Die Welt Napoleons. Oberst Chabert. Ein Hörspiel von Dr. Mathilde Meyer nach der gleichnamigen Novelle von Honoré de Balzac. Die Personen waren Oberst Chabert, Erich Ponto. Gräfin Ferro, Ruth Leuwerig. Rechtsanwalt Derville, Paul Hoffmann. Notar Grotta, Walter Thurau. Bucard, Bürovorstand bei Derville, Fred Göbel. Delbecq, Gutsverwalter bei der Gräfin Ferro, Günther Arnswald. Ton und Technik, Hans Schaffner und Gerhard Binder.